Erster Paulus sieht die Leute im Rat an und sagt, ich habe immer versucht, gut zu sein vor Gott. Zweiter der hohe Priester Ananias sagt zu den Leuten neben Paulus, schlagt ihn auf den Mund. Dritter Paulus sagt zu Ananias, Gott wird dich auch schlagen. Du bist wie eine Wand, die weiß angemalt ist. Du sollst mich nach dem Gesetz richten, aber du schlägst mich. Das ist nicht richtig. Vierter die Leute neben Paulus sagen, du sprichst schlecht über den Hohepriester. Fünfter Paulus sagt, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. In der Bibel steht, du sollst nicht schlecht über einen Anführer sprechen. Sechster Paulus weiß, dass einige Leute Sadduzäer sind und andere Pharisäer. Er ruft laut, ich bin ein Pharisäer. Mein Vater war auch ein Pharisäer. Ich glaube, dass die Toten wieder leben werden. Darum bin ich hier. Siebter als Paulus das sagt, streiten sich die Pharisäer und Sadduzäer. Die Leute sind sich nicht einig. Achter die Sadduzäer glauben nicht, dass Tote wieder leben. Sie glauben auch nicht an Engel oder Geister. Aber die Pharisäer glauben das alles. Neunter es wird sehr laut. Einige Lehrer vom Gesetz, die Pharisäer sind, stehen auf und sagen, wir finden nichts Schlechtes an diesem Mann. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm gesprochen. Zehnter der Streit wird immer schlimmer. Der Soldat hat Angst, dass die Leute Paulus zerreißen. Er ruft seine Soldaten und sagt, holt Paulus hier raus und bringt ihn in die Burg. Elfter in der Nacht kommt Jesus zu Paulus und sagt, hab keine Angst. Du hast in Jerusalem von mir erzählt. Du musst auch in Rom von mir erzählen. Zwölfter am nächsten Morgen treffen sich einige Juden. Sie versprechen, wir essen und trinken nichts, bis wir Paulus getötet haben. Dreizehntes mehr als 40 Männer machen mit bei diesem Plan. Vierzehnter sie gehen zu den Hohepriestern und ältesten Juden und sagen, wir haben versprochen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Fünfzehnter helft uns. Sagt dem Soldaten, er soll Paulus morgen zu euch bringen. Wir wollen ihn noch einmal fragen. Aber wir werden ihn töten, bevor er hier ankommt. Sechzehnter Paulus, Neffe hört von dem Plan. Er geht in die Burg und erzählt es Paulus. 17. Paulus ruft einen Soldaten und sagt, bring diesen jungen Mann zu dem Hauptmann. Er muss ihm etwas sagen. 18. Der Soldat bringt den jungen Mann zu dem Hauptmann und sagt, Paulus hat mich gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu bringen. Er will dir etwas erzählen. 19. Der Hauptmann nimmt den jungen Mann zur Seite und fragt, was willst du mir sagen? 20. Der junge Mann sagt, die Juden haben einen Plan. Sie wollen dich bitten, Paulus morgen zu ihnen zu bringen. Sie wollen ihn noch einmal fragen. 21. aber glaube ihnen nicht. Mehr als 40 Männer wollen Paulus töten. Sie haben versprochen, nichts zu essen oder zu trinken, bis sie ihn getötet haben. Sie sind bereit und warten auf deine Antwort. 22. der Hauptmann sagt zu dem jungen Mann, erzähl niemandem, dass du mir das gesagt hast. Dann schickt er ihn weg. 23. Der Hauptmann ruft zwei Soldaten und sagt, macht 200 Soldaten bereit, um nach Caesarea zu gehen. Macht auch 70 Reiter und 200 Speerträger bereit. Sie müssen heute Nacht losgehen. 24. sorgt auch für ein Pferd für Paulus. Er soll sicher zu dem Statthalter Felix gebracht werden. 25. Der Hauptmann schreibt einen Brief. 26. Der Brief beginnt, Claudius Lysias grüßt den Statthalter Felix. 27. Die Juden haben diesen Mann gefangen genommen und wollten ihn töten. Aber ich habe meine Soldaten geholt und ihn gerettet. Ich habe gehört, dass er ein Römer ist. 28. Ich wollte wissen, warum sie ihn anklagen. Darum habe ich ihn zu ihrem Rat gebracht. 29. Ich habe herausgefunden, dass sie ihn wegen ihres Gesetzes anklagen. Aber er hat nichts getan, wofür er sterben oder ins Gefängnis muss. 30. Ich habe gehört, dass sie ihn töten wollen. Darum schicke ich ihn jetzt zu dir. Die Leute, die ihn anklagen, sollen dir sagen, was er getan hat. 31. Die Soldaten nehmen Paulus und bringen ihn in der Nacht nach Antipatris. 32. Am nächsten Tag gehen die Soldaten zurück in die Burg. Die Reiter bringen Paulus weiter. 33. Die Reiter bringen Paulus nach Caesarea. Sie geben den Brief dem Statthalter und bringen Paulus zu ihm. 34. Der Statthalter liest den Brief und fragt Paulus, woher kommst du? Paulus sagt, ich komme aus Kilikien. 35. Der Statthalter sagt, ich werde dich fragen, wenn die Leute kommen, die dich anklagen. Dann sagt er, dass Paulus im Palast von Herodes warten soll.